Erste Sklaven sollen ihre Herren gut behandeln. So ehren sie Gott und seine Lehre. Zweiter, wenn ein Herr gläubig ist, soll der Sklave ihn nicht weniger achten. Er soll ihm noch lieber dienen, weil beide an Jesus glauben und sich lieb haben. Dritter, wer etwas anderes lehrt und nicht auf die Worte von Jesus hört, der irrt sich. Vierter, er ist stolz und weiß nichts. Er streitet nur über Worte. Daraus entstehen Streit, Neid und böse Gedanken. Fünfter, solche Leute streiten immer. Sie denken falsch und lieben die Wahrheit nicht. Sie denken, dass man mit dem Glauben Geld verdienen kann. Sechster, wer zufrieden ist, der hat viel gewonnen. Siebter, wir haben nichts mit in diese Welt gebracht und können auch nichts mitnehmen. Achter, wenn wir Essen und Kleidung haben, soll uns das genug sein. Neunter, wer reich werden will, wird versucht und gerät in Schwierigkeiten. Er begehrt dumme und schädliche Dinge, die ihn zerstören. Zehnter, die Liebe zum Geld ist schlecht. Wer Geld will, verliert den Glauben und hat viel Leid. Elfter Timotheus, du gehörst Gott. Laufe weg von diesen Dingen. Strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Geduld und Freundlichkeit. Zwölfter, kämpfe für deinen Glauben. Halte am ewigen Leben fest. Gott hat dich dazu berufen. Du hast vor vielen Menschen von Jesus erzählt. 13. Ich sage dir vor Gott und Jesus, Jesus hat vor Pontius Pilatus von seinem Glauben erzählt. 14. Halte dich an Gottes Gebote. Tue nichts Falsches, bis Jesus wiederkommt. 15. Gott wird uns zeigen, wann Jesus kommt. Gott ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. 16. Nur Gott lebt für immer. Er wohnt in einem hellen Licht, wo niemand hin kann. Kein Mensch hat ihn gesehen und kann ihn sehen. Ihm gehören Ehre und Macht für immer. Amen. 17. Sage den reichen Leuten, seid nicht stolz. Verlasst euch nicht auf euer Geld. Vertraut auf Gott. Er gibt uns alles, was wir brauchen. 18. Tut Gutes. Seid reich an guten Taten. Gebt gerne und teilt mit anderen. 19. So sammelt ihr Schätze für die Zukunft. Dann werdet ihr das wahre Leben bekommen. 20. Timotheus, beschütze das, was dir anvertraut wurde. Rede nicht über Lehre und falsche Ideen. Manche nennen das Wissen, aber es ist falsch. 21. Einige haben sich dazu bekannt und sind vom Glauben abgekommen. Gottes Gnade sei mit euch.